So, 22 Uhr am Freitag, den 16.10.2020, Radio FSK, Freisenderkombinat Hamburg, empfangen auf 93 MHz Antenne, 101,4 MHz im Kabel oder weltweit als Livestream über www.fsk-hh.org. So, mein Name ist Gerd Vierkötter und ich möchte heute wieder aus aller Herren Länder Musik vorstellen und Komponisten und Komponistinnen und so weiter und so fort. Aber bevor ich das tue, möchte ich noch ein paar Konzerttipps loswerden. Und zwar ist ja momentan in Hamburg das Blurred Edges Festival noch bis zum 29. Oktober. Gestern war die Eröffnungsveranstaltung. Und ich möchte für morgen ein paar Tipps abgeben. Und zwar wäre da unter anderem um 15 Uhr in der Eiflerstraße 35 das Springgras-Festival im Gartenkunstnetz. Das Ganze findet unter freiem Himmel statt mit Peters Beine, Partner in Crime, VB Schulzes, Bernsteinzimmer, Migati und Mo. Ja, es ist wohl, sind wohl eher Rockbands, experimentelle Rockbands zu hören. Des Weiteren gibt es auch morgen am Samstag, den 17. Oktober um 20 Uhr im C45 in der Wendenstraße 45C im ersten Stock die folgende Projekte zu hören: Dongi Nam, The International Nothing und Nelly Boyd. Das Ganze kostet 8 Euro Eintritt, ermäßigt 5 Euro. Ebenfalls am Samstag gibt es im Künstlerhaus Faktor in der Max-Brauer-Allee 229 Stark bewölkt zu hören. Und das Ganze kostet 10 Euro Eintritt, beziehungsweise ermäßigt 7 Euro Eintritt. Und ebenfalls am, das ist schon am Sonntag. Am Sonntag kann man in der Viktoria-Kaserne in Altona folgendes hören: den Panodastic Phasing 2. Das sind verschiedene Musiker, Felix Meyer unter anderem, Posaune, Pedro Gonzales, Fernandes Geige, Christoph Funabashi Gitarre, Chris Kultcap Kontrabass, John Hughes ebenfalls Kontrabass. Und dann noch drei Tänzer, nehme ich an, sind das Trinidad Martinez, Stefanie Tübinger und Ingo Reulicke. So, soweit erstmal ein paar Tipps zum Blurred Edges Festival. Ich möchte jetzt ein paar Stücke vorstellen, die mir in letzter Zeit aufgefallen sind, die ich mir gerne angehört habe. Anfangen möchte ich mit einer Komponistin aus Straßburg, mit Christine Ott, die 1963 geboren wurde und eine Musikerin und Komponistin ist. Und was interessant ist, sie ist spezialisiert auf das Instrument Ondes Martino. Wer das nicht kennt, ich sag mal kurz was zu dem Instrument. Es erinnert so ein bisschen an das, von der Funktionsweise an das Theremin. Und genau wie das Theremin ist das Ondes Martino ein monophones elektronisches Instrument. Und das wurde erstmals in der Öffentlichkeit 1928 vorgestellt von seinem Namensgeber Maurice Martino. Und was ganz interessant ist, dass dieser Maurice Martineau, angeregt durch ein Treffen 1923 mit dem Erfinder des Theremin, mit Lev Sergejewitsch Termen, inspiriert worden ist, eben sein Instrument zu erfinden. Und Christine Ott hat dieses Jahr im Mai auf Nahal Records eine neue Platte rausgebracht und das Album heißt Chimeres. Aus diesem Album möchte ich jetzt ein Stück spielen namens Komma. Thank you. So, das war gerade Christine Ott. Hier ist immer noch Radio FSK mit der Sendung Klingding. Und wir hörten gerade Christine Ott aus Straßburg mit dem Titel Komma aus ihrem neuen Album Chimeres. Und wie ich vorhin schon erwähnt habe, ist sie Spezialistin für das Instrument Ondes Martenot. Und ja, das ist ähnlich, wie ich vorhin schon erwähnt habe, wie das Theremin. Es beruht auch auf dem Prinzip eines Schwebungssummers. Und man kann den Klang dann mit elektronischen Filtern verändern. Ja, ich möchte noch ein Stück aus diesem neuen Album spielen, das 2000 diesen Jahr im Mai erschienen ist. Und zwar heißt das nächste Stück Eclipse. Hier ist immer noch Radio FSK mit der Sendung Kling Ding. Und was wir gerade gehört haben, war die französische Spezialistin für das Ondes Martinot, Christine Ott. Sie hat unter anderem übrigens auch mit Jan Tiersen und Radiohead gespielt und komponiert, wie man vielleicht hören konnte, auch Filmmusik. Und ja, ich erwähne es nochmal, das Album, aus dem ich die beiden Stücke gerade gespielt habe, ist im Mai diesen Jahres erschienen auf Nahal Recordings und trägt den Titel Chimeres. Als nächstes möchte ich, wie ich das schon in der vorletzten Sendung probiert habe, den amerikanischen Gitarristen David Thorn vorstellen. Das letzte Mal sind die CDs einfach nicht gelaufen, gesprungen. Deswegen probiere ich es nochmal. David Thorn wurde 1953 in Amityville in New York geboren, ist Jazzgitarrist und Komponist. Und seine musikalische Ausbildung hat er unter anderem bei Leonard Bernstein erhalten und bei den Jazzgitarristen John Abercrombie und Pat Martino. Die bekanntesten Leute, mit denen er zusammengearbeitet hat, sind David Bowie, Jan Garbarek, Tori Amos und auch Karl Berger. Aber das sind wirklich nur ganz wenige. Er hat mit sehr vielen anderen Leuten zusammengearbeitet. Ich möchte heute, wie gesagt, ein Album vorstellen, was ich schon mal probiert habe vorzustellen. Ich habe das aus meiner CD-Sammlung ausgekramt. Und zwar ist es ein Album von 1995 und trägt den Titel Tripping Over God. Und daraus möchte ich jetzt einen Titel spielen, der heißt How Could I? Thank you. Radio FSK-Sendung Kling Ding. Was wir gerade gehört haben, war David Thorne aus dem Album Tripping Over God von 1995. Das Stück hieß How Could I? Ich möchte noch zwei Stücke aus diesem Album spielen. Das nächste wäre Pasha und danach noch der Titel von dem Album Trip Over God, David Thorne. Thank you. Radio FSK mit der Sendung Kling Ding. Und was wir gehört haben, die letzten beiden Stücke, war von David Thorn aus dem Album Tripping Over God von 1995. Und wir hatten gerade gehört Trip Over God und davor das Lied Pascha. Ich möchte zum nächsten Komponisten kommen und der heißt Fahmi Mursid, ist aus Indonesien und das war es auch schon, was ich an Informationen über ihn im Netz gefunden habe. Aber seine Musik finde ich so hörenswert, dass ich aus dem Album One Instrument Sessions von 2019 zwei Stücke spielen möchte. Das erste trägt den Titel Hening in Klammern Saron, wie gesagt von Fahmi Mursid aus Indonesien. Das war ein Stück von dem indonesischen Komponisten Fahmi Mursid. Das Album heißt, wie gesagt, One Instrument Session, ist von 2019 und ich möchte daraus noch ein Stück spielen. Das trägt den Titel Sili Wangi. Thank you. Thank you. Radio FSK Klingding, die Sendung Klingding, heute am 16.10.2020. Und was wir gerade gehört haben, war der indonesische Komponist Fahmi Musyid mit dem Titel Siliwangi. Ich möchte jetzt als nächstes eine Musikerin aus Australien vorstellen, beziehungsweise ist sie eigentlich nicht nur eine Musikerin, sie ist eher Künstlerin und arbeitet interdisziplinär. Und die beiden Stücke, die ich spielen möchte, basieren auf Field Recordings, die sie gemacht hat und mit Electronics angereichert hat. Es ließ sich leider nicht richtig recherchieren, ob das ein richtiges Album ist. Ich glaube mal ja. Auf jeden Fall sind die Tracks 2019 erschienen. Und es ist wohl eine Suite von klassischen Instrumenten und Experimenten auf Tape. Also wir hören jetzt Lisa Lurkenfield. Und das erste Stück trägt den Titel 29 Degrees. Thank you. Hier ist immer noch Radio FSK mit der Sendung Kling Ding. Und was wir gerade gehört haben, war ein Stück von der australischen Künstlerin Lisa Lerkenfeld, die interdisziplinär arbeitet. Und wir haben gerade 29 Degrees gehört von dem 2019 erschienenen Album. Ich möchte noch ein Stück aus diesem Album spielen, ein bisschen kürzeres, das war ziemlich lange, gerade 20 Minuten, glaube ich. Und das nächste Stück von Lisa Lerkenfeld lautet Collagen. Thank you. Radio FSK, Sendung Kling Ding. Wir hörten gerade ein Stück von der australischen Künstlerin Lisa Lerkenfeld. Und ich komme jetzt zu einem iranischen Komponisten namens Siavash Amini. Der wurde 87 im Iran geboren. Ich denke, er lebt da auch und arbeitet in Teheran. Hat im August diesen Jahres auf dem Schweizer Label Hello Ground, die sind in Luzern wohl beheimatet, ein Album veröffentlicht namens A Mimesis of Nothingness. Daraus möchte ich den Titel Lustrous Residue spielen. Thank you. Radio FSK mit der Sendung Kling Ding. Was wir gerade gehört haben, war ein Stück von dem iranischen Komponisten Siavash Amini von dem Album A Mimesis of Nothingness, das im August 2020 erschienen ist. Und ich möchte noch ein Stück spielen von diesem Album namens Moonless Garden. Radio FSK, immer noch die Sendung Kling Ding. Und was wir gerade gehört haben, war ein Stück von dem iranischen Komponisten Siavash Amini aus dem Album A Mimesis of Nothingness. Habe ich noch Moonless Garden gespielt. Jetzt komme ich zu einem Projekt aus Paris. Ich weiß ehrlich gesagt gar nichts darüber. Und habe auch nichts so richtig gefunden im Internet. Auf jeden Fall heißt das Projekt Time Controlled Organism. Und ich möchte das Stück Black Eyes Stare into the Abyss spielen. Radio FSK, die Sendung Klingding immer noch. Und was wir gerade hörten, war Black Eyes Stare into the Abyss von dem französischen Projekt Time Controlled Organism. Noch ein letztes Stück zum Abschluss von einem isländischen Komponisten, Poria Georg. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das Stück heißt Elian Buidisiak. Ich hoffe, ich spreche das auch richtig aus. Ich darf mich jetzt schon mal verabschieden. Das war die Sendung Klingding. Die nächste Sendung findet statt am Freitag, den 20. November. Und die Nacht über wird eine endlose CD laufen von Matthias Ockert, den ich auch schon mal in dieser Sendung vorgestellt habe. Also jetzt der isländische Komponist Poria Georg mit dem Titel Elian Buidisiak.